Was hat es aus unserer Sicht mit der Trance auf sich? Zunächst einmal haben Menschen immer schon gänzlich unabsichtlich tranceartige Zustände erlebt. Es sind ja nicht nur psychoaktive Pflanzen oder Trommelschlag, welche die Pforten der Wahrnehmung öffnen. Auch Hungern, Schlafentzug, spezielle Körperpositionen, Einsamkeit, Fieber, extremer Schmerz, Musik, Gesang oder Tanz können das Bewusstsein massiv verändern. Solche Erfahrungen wurden als das wahrgenommen, was die Trance von ihrer Wortbedeutung her ist, ein Übergang in andere Sphären des Erlebens. Das liegt nicht einmal so sehr an der Eindringlichkeit der außergewöhnlichen Erfahrungen. Es liegt schlicht in der skizzierten Logik des animistischen Weltverständnisses, dass der Körper wie ein Kleid abgelegt werden kann. Die Trance ist das Medium des Gestaltwandels schlechthin. Sie ist Transition. Es steht außer Frage, dass die geschilderten Phänomene schon im Jungpaläolithikum zu vermuten sind. Auch entsprechende Virtuosinnen und Virtuosen in Sachen Trance und Gestaltwandel wird es gegeben haben. Und auch hier gibt es mal mehr, mal weniger talentierte Menschen, ohne dass diese sich ausschließlich dem Geisterdienst hingaben. Mit dem Mesolithikum gewinnt das eine neue Dynamik. Im Zuge der Spezialisierung kommt es zur Professionalisierung. Nun wird es auch zu einer Art Beruf, dem begnadeten Umgang mit den Geistern und Seelen der nichtmenschlichen Personen zu pflegen. Wer erfolgreich ist, wird bald von vielen Menschen aus der Ferne besucht. Damit ist auch in dieser Sphäre das anzunehmen, was für die anderen Berufe gilt. Es entstehen immer differenziertere Techniken und Praktiken. Es setzen sich besondere Kennzeichen durch, auch typische Instrumente und Hilfsmittel. Sie haben nicht nur symbolischen Wert, sie werden zu Zeichen, die für Erkennbarkeit sorgen. Zudem greift verstärkt die kulturelle Evolution, die einige durchaus vorhersagbare Dynamiken besitzt. Sie tut das in diesem Fall mit besonderer Kraft. Schließlich müssen Spezialisten in spirituellen Sphären deutlich mehr investieren als in anderen Professionen. Das Problem liegt auf der Hand. Während das Können eines Jägers oder eines Handwerkers leicht an seiner Beute oder seinen Produkten für jeden erkennbar war, ist das im Umgang mit den nichtmenschlichen Wesen keinesfalls so. Die leben in einer den Sinnen erst einmal verborgenen Welt. Spezialisten in diesem Feld müssen also die anderen von ihrem Können im Umgang mit dem Unsichtbaren überzeugen. Es braucht Glaubwürdigkeitsstrategien.